Vanessa Salata, man denkt, das ist ein Künstlername, ist aber dein wirklicher Name. Ja, das ist mein wirklicher Name. Wo kommt der her? Das ist aus Bosnien ursprünglich. Mein Großvater ist 1913 in die USA emigriert, aber stammt ursprünglich aus Bosnien. Da kommt der Name Salata her. Wir kennen uns seit ungefähr nach gut 20 20 Jahren. Jahren, ja. Und zwar war sie Studentin in der Teekampagne. Und Erschreckend lange her. Ich wollte mich eigentlich 5 Jahre jünger machen. Das klappt jetzt gar nicht mehr. dann bist du aber nach USA Ja, ausgewandert, weil dein Vater da lebte. genau. Mein Vater ist gebürtig aus Los Angeles und ich habe hier viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich habe fast 10 Jahre lang mit Unterbrechungen für Professor Faltin gearbeitet und das hat mir eigentlich, gerade jetzt, wenn ich das im Nachhinein so überlege, sehr viel mit auf den Weg gegeben. Vor allen Dingen so dieses, man kann alles machen, wenn man eine gute Idee hat und dieses Querdenken. Und das hat mir auch eigentlich ein bisschen damit geholfen, mich zu entschließen, Gesang zu studieren. Ich hatte ja vorher schon andere Sachen gemacht, war auch schon berufstätig, bin dann in die USA gegangen und hatte schon viele Jahre lang Gesangsunterricht genommen und dachte, nee, jetzt möchte ich das nochmal von der Pike auf lernen. Und in den USA ist es ja gesetzlich verankert, dass man nicht nach dem Alter gefragt werden darf, wenn man studiert oder arbeitet, was ich eigentlich sehr sinnvoll finde. Das sollte hier auch eingeführt werden. Und da ich natürlich viel jünger aussah, haben die mich auch gleich genommen. Also, Ja, und dann habe ich das studiert auf der Universität. die meisten Menschen machen ja irgendwas, in das sie so reingekommen sind, und dann machen sie das ihr Leben lang, weil sie denken, jetzt habe ich schon so viel investiert und so. Du hast ja was ganz anderes studiert. Ja, vorher. Ja, Pädagogik. Ja, oh Gott. Jetzt habe ich ein Kind, das kann ich jetzt auch noch irgendwie ein bisschen gebrauchen. Okay, das war also nicht die Berufung. Und ich musste das behaupten. Also wir haben ja Ja. eine Weile zusammengearbeitet. Ich hatte nie irgendwas von Gesang gehört. Das war immer so was Heimliches, schon Ja, als Kind. ich Und war. war dann aber nicht, hatte sich nicht so ergeben. Nee, ich habe mich das nicht so richtig getraut und ich war auch lange Zeit der Meinung, ich bin so erzogen worden, immer so, nee, lass mal und so mit ganz vielen Sachen so spießig, nee, nee und so. Es war schon sehr kultiviert, aber immer so, es ist auch heute jetzt noch so, wenn ich meiner Mutter das erzähle, oh nee, oh, das darf ich dir gar nicht erzählen, die denn. Oh, und das ist eben, kriegt man so mit auf den Weg und das hat mich lange gebraucht, das zu überwinden, weil ich habe das irgendwann nicht mehr eingesehen, dass immer nur die anderen die tollen Sachen machen und ich nicht. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Und dann habe ich auch sehr viele, bin ich, ja, habe ich sehr viele negative Erfahrungen auch gemacht in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einfach das, was ich möchte. Und damit bin ich gut gefahren. Und naja, und jetzt habe ich ja ein Kind. Und diese Opernhäuser, die sind ja total spießig. Das ist total spießig da. Und das sind alles, also nicht alles, es gibt auch andere, ne? Aber es ist sehr diva-mäßig alles aufgestellt dort und mit sehr strengen Hierarchien. Und ich habe jetzt auch ein Kind, das heißt, ich bin auch nicht so flexibel oder ich muss flexibel sein. Und dann habe ich mir gedacht, oh, eigentlich bin ich auch eher so ein Querdenker und so ein bisschen dickköpfig. Und eigentlich möchte ich lieber mein eigenes Ding machen. Ich möchte lieber selber entscheiden, was ich möchte. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt werde ich das Ganze total ad absurdum führen. Weil ich bin ja in Wirklichkeit, ich kann es ja hier sagen, wir sind ja unter uns, ich bin ja eigentlich nur 1,86 Oh, das ist aber auch schon ganz Meter. ordentlich. Ja, und dann habe ich das noch ein bisschen übertrieben und dann habe ich einfach gesagt, ich bin die größte Opernsängerin der Welt, habe mir die Domain gesichert und jetzt kann man mich buchen. Und also zum Singen. Und ja, und ja, werde auch auf Kleinkunstbühnen angefragt und Also, ich habe auch immer gedacht, so Oper, also auch wenn es lustige Opern gibt, aber es ist im Grunde genommen ein bierernstes, todernste Geschichte und das kann man eigentlich nicht so ins spaßig-lustige ziehen. Aber warum eigentlich nicht? Nein, warum? Also mein Gesangslehrer hat gesagt, er ist auch ein schwedischer Opernsänger und ich habe ihm genau das erklärt, was ich gerade hier gesagt habe. Und da hat er gesagt, nee, man muss das ernst machen, aber mit Spaß. Und das finde ich total gut. Also ernst mit Spaß. Man muss das schon ernsthaft auch betreiben. Die Leute wollen ja jetzt auch nicht was total Schrottiges hören. Das muss ja irgendwie noch so ein bisschen erträglich sein. Und soll schon irgendwie noch eine gewisse Qualität haben, aber man kann es ja trotzdem ein bisschen Nicht so ernst nicht so nehmen, nicht ernst so. nehmen. Genau. Und jetzt können wir mal zusammen überlegen, was wäre denn ein unternehmerisches Konzept an der Stelle, so was Eigenes, das passt doch in Berlin, so etwas Eigenes, Schräges, Opernhaus zu machen, statt Deutsche Oper. Ja, gibt es zum Teil auch schon, also es gibt die Neuköllner Oper, die machen auch so ein bisschen andere Sachen, also gibt es auch schon hier und da, es gibt auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt jemand, der auch im Tresor oder im E-Werk auch schon so Opernveranstaltungen gemacht hat, es gibt schon verschiedene unterschiedliche, oft sind ja in so Fabrikgebäuden ist die Akustik ja sehr gut auch, ne? Das kann man eigentlich ganz gut nutzen, andere Räume zu finden und so. Ja, mal gucken. Also Stichwort Entrepreneurship von Professor Böhm, der da hinten sitzt, habe ich gelernt. Ja. Ich bin ja in Banause, komme so aus Bamberg, aus einem altsprachlichen Gymnasium. Ich erinnere mich, ja. Und Opa war irgendwie, kam da ja nicht vor und bei uns Jungs natürlich auch nicht. Und er hat mir erklärt, Oper ist eigentlich, wie ich es heute nennen würde, Cultural Entrepreneurship, also Schauspiel und Gesang in einer neuen Form. Mhm. Das leuchtet mir sofort ein. Hätte mein Schullehrer oder Musiklehrer mir so erklären sollen, na gut. Das hat, also wenn das aus einer Tradition von Cultural Entrepreneurship kommt, dann kann man ja sagen, jetzt bringen wir mal die Oper ein bisschen Menschen näher, die nie im Gedanken in so ein Opernhaus gehen würden. Mhm. Und spielen damit und haben vielleicht eine Art von partizipativer Oper oder kann uns doch eine Menge einfallen. Vielleicht gucken wir nachher mal, was uns so an Ideen einfällt. Ja. Also mal dieses bisschen aufmischen und sagen, wir warten nicht, dass die Mailänder Skala uns ruft, sondern wir machen eine Skala, die viel witziger ist und origineller. Und ja. Ich weiß ja außer Maria Callas kaum noch was, aber jetzt habe ich gerade vorhin gelernt, es gibt ein paar andere Celebrities. Wir haben es heute mit den Celebrities. Ja, es gibt viele zahlreiche tolle, also mein Vorbild, ich habe auf Sopran studiert, konnte das aber leider nicht, also ich bin einfach kein Sopran, ich bin eigentlich eher mehr zu Sopran. Mein Vorbild war immer Joan Sutherland, das ist eine tolle Sängerin, die ist auch sehr groß und die hat eine ganz tolle, riesige Stimme gehabt und die hat es auch immer so mit Leichtigkeit zelebriert. Hat, glaube ich, auch geraucht. Also das kann ich nirgendwo finden. Also irgendwie, also muss man sich jetzt nicht zum Vorbild nehmen, aber. Also in meiner Naivität dachte ich immer, Opernsängerinnen sind so Walküren, so irgendwie, damit die Stimme auch. Nein, das ist heute nicht mehr so. Das hilft schon mit dem Stützen der Stimme. Aber heute ist es leider auch schon sehr so wie in der Modelwelt eigentlich, wenn man sich gut an einer Treppe ist, jetzt auch ein bisschen fülliger geworden nach der Geburt ihres Kindes. Ja, aber das ist, man muss schon sehr gut aussehen und auch mittlerweile schlank sein. Oder jetzt, also im Studium hatte ich eine Kollegin, die sehr übergewichtig war und der wurde dann nahegelegt, so kannst du nicht bleiben, du musst jetzt erstmal abspecken und so. Das ist schon, das ist leider so, weil da viele gute, tolle Stimmen auf der Strecke bleiben. Also wir müssten eigentlich mal so einen Schlag ins Cultural Entrepreneurship machen, sagen, jetzt denken wir Oper neu. Ja, also ich suche noch einen ganz kleinen Tenor oder Bariton, falls jemand einen kennt. So als Kontrast oder? Also den Thomas Quasthoff würde ich gerne mal fragen, aber ich traue mich nicht. Vielleicht kennt ihn ja jemand, kann da mal was organisieren. Hast du eine Idee? Ich würde gerne so, ich dachte so, wenn dann, mir wurde immer gesagt, du bist so groß und die Tenöre sind so klein und eigentlich ist das nicht schlimm, das war eben bei Joan Sutherland auch immer so, dass sie mit sehr kleinen Tenören gesungen hat. Aber ich würde das witzig finden, wenn man eben, wenn ich dann so groß bin und dann einen kleinen Mann, da könnte man ein bisschen... So wie der Hund an der Leine, so witzig werden kann. Das ist eine gute Idee. Das mal etwas verfremden. Ja. Selber Ideen, wie man... Es würde dir Spaß machen. Ja, ich finde das einfach witzig, wenn man das, also das ist jetzt, darf man jetzt auch nicht so ernst nehmen, ne? Also das ist nur so eine Idee. Also ich habe auch schon eine Idee, das nur vom Playback zu spielen und dann Orchester aus dem Publikum zusammenzustellen mit kaputten Instrumenten, die dann irgendwie einspringen müssen und so. So eine Art Heavy-Metal-Oper. Ja, das könnte man auch machen. Da kenne ich auch schon jemanden, der macht das. Ah. Das gibt es schon.